Häuser, kleine Menschen, keine Gleichheit, keine Grenze. Ich will Gesellschaft schwänzen und zurück zu den Essenzen. Keine endlose Fassade, keine Gedankenbarrikade. Ich lach über mich, doch meine Todesherz. Die Kamikaze sehen mich reduziert zur Abendschiene oder zum Soldaten. Ich kann Arbeit kaufen, Arbeit kaufen, Arbeit seine Staaten. Mord im Schützengraben, für das Wiesen des Gottesgarten. Wir haben nichts getan, es wurde getan in unserem Namen. Wir filtern alle Farben, um zu sehen, woher es kam. Wir hatten Angst, denn das Denken überschreitete unsere Grenzen. Übergaben Verantwortung, um den eigenen Film zu fahren. Sind enttäuscht und heulen über ungewollte Konsequenzen. Zieh den Karren aus dem Dreck, der fragen über Sinn und Zweck. Warum ist Realität so wack? Warum reportiert sich nur mein Rap, wozu die Welt verändern? Wenn jeder sagt, sie sei perfekt, es gibt tausend Ideen. Die Frage ist nur, wer sie durchsetzt. Was ist los? Sie tun nicht. Doch die Angst ist groß. Wer ist schuld? Wir selbst. Doch wir beklagen uns bloß. Wir legen der Regierung unsere Zukunft in den Schoß und gaben uns mit dieser unbedingten Hand und den Todesstoß. Was ist bloß? Sie tun nichts. Doch die Angst ist groß. Wer ist schuld? Wir selbst. Doch wir beklagen uns bloß. Wir legen der Regierung unsere Zukunft in den Schoß und gaben uns mit dieser unbedingten Hand und den Todesstoß. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr dagegen machen? Wollt ihr weiterhin so tun, als ob wir schlafend machen lassen? Wenn es zu spät ist, kann es niemand fassen. Also fangt an aufzuwachen. Sucht nach Lösungen, um Abhilfe zu schaffen. Alle wollen reformieren, wollen das neue Werte regieren. Doch kein Deutscher ist bereit, den Lebensstandard zu riskieren. Alle können wie kleine Kinder protestieren, auch mit dem Arsch am Fernseher. Kann nichts passieren, es ist Zeit, sich zu aktivieren. Revolution hat weitere Lösung, doch gleiches Problem. Kein Engagement, jeder hat Angst vor dem Brechen von Gesetzen. Man muss bereit sein, für Ideale über Leichen zu gehen und um Millionen Leben zu retten, Menschenrechte verletzen. Deswegen steht die Möglichkeit in diesem Land nicht zur Debatte. Da ich kein Lieder bin, ich für mich persönlich bloß die Flucht. Die Deutschen sitzen faul und meckern in der Kutsche nur aus Pappe weggezogen von den Reichen und fahren geradewegs in die Schlucht. Was ist los? Wir tun nichts, doch die Angst ist groß. Wer ist schuld? Wir selbst. Doch wir beklagen uns bloß. Wir legten der Regierung unsere Zukunft in den Schoß und gaben uns mit dieser unüberlegten Hand und den Todesstoß. Was ist los? Wir tun nichts, doch die Angst ist groß. Wer ist schuld? Wir selbst. Doch wir beklagen uns bloß. Wir legten der Regierung unsere Zukunft in den Schoß und gaben uns mit dieser unüberlegten Hand und den Todesstoß.